B1 Dialog 1 Guten Tag, Herr Demirel. Oh, hallo. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Dialog 2 Guten Morgen. Ich bin Paulina Podolski. Und wie heißen Sie? Ich heiße Sven Jansen. Was trinken Sie? Ich trinke Tee. Ich auch. Dialog 3 Tee oder Kaffee? Tee, bitte. 2 Tee, bitte. Dialog 4 Hallo, sind Sie Maria? Maria? Nein, ich bin Franziska. Oh, Entschuldigung. Kein Problem.